Helmut Schmidt. Politik ist ein Kampfsport. Eine Revue in Originaltönen von Jürgen Roth. Sprecher Gerd Heidenreich. Prälude. Lieber Herbert, wir nehmen die heutige Gelegenheit, auch wenn du es nur bärbeißig wirst anhören wollen, wir nehmen die heutige Gelegenheit, dir einmal von Herzen öffentlich Dank zu sagen. Und es ist nicht nur Respekt und nicht nur Solidarität, was wir empfinden, sondern es ist auch Zuneigung. Und ja, Liebe ist es auch. Herbert Wehner, ich hatte mit dem Schmidt ein ganz ordentliches Verhältnis, muss ich sagen. Trotz seiner Art, sich für sehr bedeutend zu halten, sehr wichtig zu halten und auch entsprechend wie ein Offizier sich so zu verhalten, dass er kommandierte, was ich ihm nicht übel genommen habe. Es kommt an auf Einsicht in die vielfältigen, komplexen Zusammenhänge unserer Welt. Ich billige Ihren Beifall an der Stelle, Herr Barzer hat manchmal meinen Beifall. Bei uns in Deutschland ist das nicht so fett gesät mit den demokratischen Traditionen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich bitte um Entschuldigung, ich muss noch mal meine Brille holen, Frau Präsidentin. Ich bin ja nördlich, das gebe ich zu. Jürgen Leinemann, Journalist. Entgegen dem Bild vom eisernen Kanzler war er ein komplizierter und persönlich leicht verwundbarer Mann. Ich will nicht so tun, als ob ich nicht auch manchmal Angst hätte im Leben. Das schon. Man kann den Pelz nicht waschen und gleichzeitig versuchen, selber dabei trocken zu bleiben. Das galt nicht. Sie haben Kritik um Ihrer Selbstwillen geübt, das ist in Ordnung. Einige haben das ja einen falschen Hals gekriegt, trotzdem wiederhole ich das hier. Ich bin wirklich dafür, dass in jeder Familie mal geprüft wird, ob man nicht freiwillig einen fernsehfreien Nachmittag und Abend einführt. Jonathan Carr, Journalist. Schmidt gab einigen seiner Kollegen das Gefühl, ein Dummkopf zu sein und brachte sich so selbst in Schwierigkeiten. Solche Schweinehunde. Dieser Schmidt da in Hamburg ist kein Fantast und kein Romantiker. Schlauchboote und Sturmboote. Attitüden und Einstellungen. Kaffee und Zigaretten. Ja. Wenn ich keine Arbeit hätte, wäre ich längst tot. Franz Walter, Politikwissenschaftler. Schmidt besaß mehr politische Qualifikation als jeder andere deutsche Kanzler in der bundesdeutschen Geschichte. Es gab in den 70er Jahren keinen zweiten Staatsmann, der auf so vielen unterschiedlichen Feldern derart kompetent war. Und Herr Westerwelle ist ein Meister der Wichtigtuerei. Das müssen Sie Herrn Westerwelle oder Frau Merkel fragen. Das ist nicht mein Bier. Das ist nicht mein Bier, das zu beantworten. Peter Okotjewitz, Schriftsteller. In den 60er Jahren nahm ich oft und gerne ein Mittelchen gegen Darminfektionen. Es wurde unter Helmut Schmidt verboten, weil man angeblich blind davon wurde. Das war typisch Schmidt. Das war so, nach meinem Empfinden, so arrogant und so überheblich. Das, was der Schmidt hier sagt, das macht ihr. The proof of the pudding is in the eating. Ohne Idealismus der Bürger gibt es keinen moralischen Staat. Damit das alles funktioniert, müssen wir auch alle sparen. Und wer sparen soll, muss vorher gut verdient haben, sonst geht das nicht. Und ich habe dann ein persönliches Langzeitmotto in dem Augenblick folgendermaßen formuliert. Das möchte ich hier gern sagen dürfen. Das lautet so: Etwas lernen, etwas leisten. Und ich will das dick unterstreichen gegenüber manchen Zweifeln in der heutigen Gesellschaft. Etwas lernen und etwas leisten. Gut verdienen, anständig und ehrlich seine Steuern bezahlen, ordentlich was auf die hohe Kante legen und im Übrigen, Kollege Stücklen, das alles nicht übertreiben, damit man genug Zeit und Muße hat, sich der weiß Gott angenehmen Seiten, die es ja auch noch gibt, des Lebens zu erfreuen. Wenn das jedermann täte, und wenn ich noch hinzufügen würde, außerdem noch SPD wählen und die Gewerkschaft stützen, dann wäre die Gesellschaft besser dran, als sie bisher war. Hört sich gut an. Ist reiner Quatsch. Der Spiegel, Nummer 24, 2010. Für 83% der Deutschen verkörpert Helmut Schmidt das Deutschland, das sie sich wünschen. Es gibt Leute, mit denen ich mich nicht einlassen würde, einfach weil ich das Gefühl habe, es steht nicht dafür. weil sie zu kleinkariert sind oder weil sie zu gehässig sind. Die gibt's nicht unbedingt im Parlament, aber so, man begegnet im Leben Leuten, die einen ärgern wollen und sagt, ach was, das schieben wir beiseite, da kümmern wir uns nicht drum. Schon seit dem alten Karl Marx weiß man doch, dass das ökonomische Sein das politische Bewusstsein bestimmt. Wir Deutschen haben das Schießen satt bis oben hin. Mein Vater fiel unter diese sogenannten Nürnberger Gesetze, weil er einen jüdischen Vater hatte. Und das war der Grund dafür, mit Politik nichts zu tun haben zu wollen. Ich halte für notwendig, dass die politische und die geistige Auseinandersetzung in Deutschland in viel stärkerem Maße als in den letzten Jahren geschehen, wieder in das Plenum des Bundestags, in die öffentliche Diskussion hineingeholt wird. Ein Schluck unter jungen Genossen. Die Koalition aus SPD und FDP ist beendet. Im Herbst 1982 wird Bundeskanzler Helmut Schmidt nach 8,5 Jahren im Amt durch ein konstruktives Misstrauensvotum gestürzt. 2 Jahre zuvor hatte der Außenminister und Bundesvorsitzende der FDP erklärt: Wir haben die Absicht, natürlich die Regierung fortzusetzen. Das haben wir ja vor der Wahl. Für 4 Jahre. Man macht ja nicht für 3 Monate. Aber für 4 Jahre. Ich sagte es. Schon im März 1967 hatte Helmut Schmidt über die FDP fallen gelassen: Es wird Zeit, dass diese Partei verschwindet. Man kann sich auf ihre Politik nie verlassen. Nun schreibt Regierungssprecher Klaus Bölling in seinem Tagebuch, die letzten 30 Tage des Kanzlers Helmut Schmidt, Genscher sei ein heilloser Advokat. Mit mal groben, mal subtilen Mitteln hat uns dieser Mann über Jahre einzuschüchtern, ja gleichsam zu erpressen versucht. Und Genscher arbeitet seit Monaten auf Rechnung von Helmut Kohl. Herbert Wehner wird noch deutlicher. Dies war ein Komplott, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Inwiefern Komplott, Herr Wehner? Weil diejenigen, die diese Sache eingerührt haben, ja seit vor dem Ende des vergangenen Jahres immer wieder von der Wende gesprochen haben und auch fortgesetzte Papiere darüber gemacht haben. Am 1. Oktober 1982 hält Helmut Schmidt seine letzte Rede als Kanzler im Bundestag. Seit Herr Kollege Genscher im Sommer 1981 das Wort von der Wende geprägt und seitdem viele Male ausgesprochen hat, war zweifelhaft geworden, ob die FDP bis zum Ende der 4-jährigen Wahlperiode festhalten will an der vom Wähler 1980 eindrucksvoll bekräftigten Regierungskoalition mit den Sozialdemokraten. Es wäre nicht in Ordnung, meine Damen und Herren von der FDP, wenn Sie Ihre 1980 mit den Plakattiteln Schmidt-Genscher gegen CSU und CDU gewonnenen Mandate jetzt in eine Regierung der CDU, CSU und FDP einbringen. Ihre Handlungsweise ist zwar legal, aber sie hat keine innere moralische Rechtfertigung. Über viele Jahre, Herr Kollege Genscher, werden die Bürger dieses Verhalten nicht vergessen. In dem Worte Glaubwürdigkeit steckt das gewichtige Wort Würde. Unsere Demokratie braucht Würde. Der Kanzler, selber nicht ohne komödiantische Begabung, sei, so Klaus Bölling, einem Chargenspieler von Rang aufgesessen. Ich bin im Grunde ein gelassener Mensch. Wenn ich mich aufgeregt habe, ist es mehr vor Show, als dass ich innerlich aufgeregt gewesen wäre. An dem Tag war ich ganz gewiss überhaupt nicht aufgeregt. Aufzuregen vermochte Schmidt allerdings in den Jahren, seit er im Oktober 1977 den Anstoß zum NATO-Doppelbeschluss zur Nachrüstung mit atomaren Mittelstreckenraketen in Europa gegeben hatte, die eigene Partei, die ihm peu à peu die Unterstützung entzog. Wer das Gleichgewicht der Kräfte verachtet, ist ein Illusionist, der den Frieden gefährdet. Es gibt also Leute, die gleichzeitig auch von Gott reden, die meinen, sie könnten beweisen, diese Raketen würden nicht auf uns gerichtet sein, wenn wir selber keine Ziele böten. Wozu sie wohl die angeschafft haben, da diese Raketen. Und ich wehre mich erbittert dagegen, dass es Leute gibt in der eigenen Partei, die so tun, als ob man selber das Ziel des Friedens nicht mit derselben Intensität 1981 verfolge, wie man es 1980 getan hat, auf der Grundlage ganz genau der gleichen Politik. Hört endlich auf, euch suggerieren zu lassen, als ob die Amerikaner unsere Feinde und die Russen unsere Freunde wären. Der Publizist Erich Kuby gab, wie viele andere, zu bedenken, was ist daran wahr, dass die Sowjetunion den USA und ihren Hilfsvölkern technologisch überlegen sei? Wer setzt solche Informationen in die Welt? Was bezwecken sie? Inwieweit handelt es sich um Propaganda? Und was bewirkt sie tatsächlich? Doch Schmidt hielt alle, die mit der Friedensbewegung sympathisierten, für verblendet. Spätestens 1981 war er im eigenen Verein isoliert und er verteilte Keile. Ich kann jene Politiker auf den Tod nicht ausstehen, die sich biertrinkenderweise unter die jüngeren Genossen setzen und ihnen nach dem Munde reden. Das sind mir schöne Politiker. Zwei Tage vor dem 1. Oktober 1982 notiert Klaus Bölling, alle Bücher sind schon in Kisten verpackt, auch die vielen Fotos, die ihn mit deutschen und ausländischen Zelebritäten zeigen. Links neben seinem Schreibtischstuhl hängt noch das von ihm in Ehren gehaltene Porträt von August Bebel. Nach knapp 30 Jahren neigt sich Helmut Schmidts Karriere als Bundespolitiker ihrem Ende entgegen. Die Verdummung der Tribüne, die Aufstrammung der Gefühle. Im Vorfeld der Bundestagswahl 1953 ist an Hamburger Bahnhöfen ein kurzer Film ganz neuer Art zu sehen. Titel: Ein Bürger namens Schmidt. Für die Zukunft kommt es darauf an, dass die Ein-Mann-Regierung Adenauers abgelöst wird. Adenauer wählen heißt Atombomben für die Bundeswehr wählen. Helmut Schmidt zieht in den Bundestag ein. Premiere als Redner vor dem Hohen Hause in Bonn feiert er im Februar 1954. Zunächst zuständig für Verkehrsthemen, schlägt er sich mit solchen Fragen herum. Hier sind freundliche Worte gefallen über den Radfahrer und über den Fußgänger. Und der Bundesverkehrsminister hat gesagt, er habe an den Fußgänger gedacht. Und er habe auch die Radfahrer nicht vergessen. Aber wo geschieht in diesem Gesamtprogramm wirklich etwas zu ihren Gunsten? Was geschieht auf dem Gebiet der Radfahrwege beispielsweise? Ein anderes Thema ist in den 50er Jahren allerdings ungleich bedeutsamer. Thomas Mann hält im Herbst 1954 fest, ausschließlich der Westen ist es vorläufig, dessen Beitrag zur kriegerischen Hochrüstung der freien Welt, das heißt natürlich zur Sicherung des Friedens, an den man jedoch nicht glaubt, das Problem des Tages bildet. Helmut Schmidt wird Wehrexperte der SPD. Wenn unser Volk den Rang unter den Nationen wiedergewinnen will, so sind wir uns doch alle einig, dass wir das nicht erreichen wollen durch Machtanhäufung oder durch zur Schaustellung militärischer Macht, durch großartiges Gepränge und Gepräge. Wirft er im Oktober 1955 während einer Radiodiskussion ein und fährt fort. Wenn wir die Offiziere von gestern, die ja gleichzeitig die Offiziere von morgen sind, uns einmal anschauen, dann ist es doch so, dass es ein kleines Häuflein von Offizieren gibt, die diese Reformnotwendigkeiten nicht nur einsehen und bejahen, sondern auch innerlich gewillt sind, dafür nach außen aufzutreten. Ein kleines Häuflein nur. Ein sehr viel größeres Häuflein, nur ich will sagen, vielleicht ist es auch genauso groß, sind entschiedene Gegner und halten das alles für modernen Kokolores und möchten wieder eine kernige preußische Armee herstellen, in diesem Ton, in dem ich eben versuche zu sprechen. Helmut Schmidt hat seinen Ton, hat zu seinem Redestil gefunden, zumal im Plenum. Ein bisschen laut, ein bisschen pathetisch und vollmundig, keine Chance zur Polemik vermeidend, ja geradezu begierig darauf, sich provozieren zu lassen und selber zu provozieren, wie Sibylle Krause-Burger meint. Wie halten Sie sich unter Kontrolle? Früher habe ich mir manchmal auf meine Manuskriptzettel mit Rotstift draufgeschrieben, ruhig aus und aus. Es gibt bei denen einige Burschen, die Angst haben davor, dass sie nun zusätzlich einen Gegner im Parlament bekommen, der wohl weiß, sich seiner Haut zu wehren, wenn das notwendig ist. Einer dieser Burschen ist der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Richard Kopfab-Jäger von der CSU. Herr Kollege Dr. Jäger hat bei seinen Ausführungen sehr nachhaltig und wiederholt versucht, einen Keil zu treiben zwischen die Soldaten und die Sozialdemokraten. Wir Sozialdemokraten haben, weiß Gott, bei jeder Gelegenheit hier und im Ausschuss für die Rechte der Soldaten gekämpft. Deswegen haben wir zum Beispiel auch Änderungsgesetze zu den 100 Paragraphen des Soldaten, Änderungsanträge zu den 100 Paragraphen des Soldatengesetzes eingebracht und dafür gesorgt, dass sie hineinkamen. Dass wir dem Gesetz als Ganzen nicht zustimmten, das ist ja wohl parlamentarischer Brauch, wenn die ganze Wehrpolitik gegen unsere Richtung gemacht wird. Das machen Ihre Kollegen unter der Führung des Herrn Ehrhardt im Bayerischen Landtag doch wohl nicht anders. Sie wollen doch nur die Tribüne verdummen mit Ihren Redensarten. Ihre Sache ist es gewesen, Zehntausende von Soldaten einzuziehen, ohne ihnen Dach und Bett über dem Kopf zu geben. Ihre Sache war es. Ihre Sache war es, Truppen aufzustellen, die weder Waffen noch Ausrüstung hatten. Ich lese Ihnen einige Beispiele vor. Ich habe vor mir das letzte Heft, Heft 2, Nummer 1957, aus der Zeitschrift Der deutsche Soldat. Das ist eine Zeitschrift, die gehört in Ihre Richtung, rechts. In dieser Zeitschrift steht, Sie sitzen ganz falsch, Sie gehören an den rechten Flügel nach Ihrer heutigen Rede, Herr Jäger. Die Zeit steht im Zeichen der, mit Herbert Wehner zu reden, Aufstrammung der Gefühle. Der Hauptinhalt dieser Wehrversammlung war ja aber vielmehr ganz etwas anderes. Nämlich dem Kommandeur des Wehrbezirkskommandos oder dem ihn vertretenden Offizier die Gelegenheit zu einer vaterländischen Rede zu geben. Der Hauptinhalt dieser Wehrversammlung waren zweitens die gemeinsamen Gesänge vom Feldquartier auf hartem Stein. Und schließlich war der Hauptinhalt dieser Wehrversammlung eine allgemeine militärische Besäufnis mit Papierblumen und bunten Hüten. Führt Helmut Schmidt am 6. Juli 1956 aus und am 22. März 1958 wird er durch seine Rede im Rahmen der insgesamt 37 Stunden dauernden Atomdebatte schlagartig bundesweit bekannt. Und wir sagen dem deutschen Volke in voller ernster Überzeugung, dass der Entschluss, die beiden Teile unseres Vaterlandes mit atomaren Bomben gegeneinander zu bewaffnen, später in der Geschichte einmal als genauso schwerwiegend und verhängnisvoll angesehen werden kann, wie es damals das Ermächtigungsgesetz für Hitler war. Nun werden Sie sagen, Sie können uns Christdemokraten doch nicht unterstellen, dass wir den Atomtod wollen. Nein, wir unterstellen Ihnen das nicht. Wir unterstellen beileibe auch nicht dem Herrn Bausch und den anderen, die damals beim Ermächtigungsgesetz zugestimmt haben, wir unterstellen Ihnen beileibe nicht, dass Sie Auschwitz oder Oradour gewollt haben oder Stalingrad oder Dresden. Nein, das unterstellen wir nicht. Aber diese Kollegen werden zugeben müssen, dass die Bedenken, die sie damals in sich überwunden haben, als sie jenem Ermächtigungsgesetz zustimmten, zum Teil sehr schweren Bedenken, die sie in sich überwunden haben, dass sie mit der Überwindung dieser Bedenken und der Zustimmung zu jenem Gesetz einen sehr wesentlichen Schritt, einen verhängnisvollen Schritt auf dem Wege des Dritten Reiches mitgemacht haben. Auch heute werden wieder Brammer-basierende Reden gehalten. Auch heute wollen Sie wieder einer höchst bedenklichen Sache zustimmen, sogar unter begeistertem Beifall zustimmen. Herr Majonika, auch heute ist es nur ein Schritt auf einem Wege, aber auch heute ist es ein wesentlicher und ein verhängnisvoller Schritt. Und wenn ich die Reden des Herrn Bundesverteidigungsministers richtig verstanden habe, dann lässt sich Ihre Fraktion dabei von der satanischen Weisheit des klassischen Imperialismus leiten. Von dem Satze, der da heißt, si vis pacem para bellum. Das Protokoll verzeichnet von Beginn an anhaltende Unruhe und Zwischenrufe wie Aufpeitscher, Demagoge und Sie halten eine Terrorrede. Schmidt ließ sich gleichwohl nicht irritieren. Er holzte weiter. was ihm den von Richard Jäger in den Saal geschleuderten Schmucktitel Schmidt Schnauze einbrachte, sowie folgendes Sonderlob von Kurt Georg Kiesinger. Die Rede, die wir soeben anhören mussten, war ein einziger Schmutzkübel, der ausgegossen wurde über dieses Haus. Ich habe genau das wiederholt, was Sie zwei Tage lang ausgeführt haben. Sie haben ausgeführt, Sie wollen den Frieden erhalten dadurch, dass Sie den atomaren Krieg vorbereiten. Hüten wir uns vor solchen machtbesessenen Nachfolgern wie Franz Josef Strauß und hüten wir unser Gemeinwesen vor solchen Demokraten wie den Abendländer Dr. Jäger. Der Herr Kollege Baron von Guttenberg war außerordentlich stark in der Polemik gegen Vorschläge, die andere gemacht haben. Er hat unseren Vorschlägen eine Reihe von Dingen unterstellt. Ich will die Polemik nicht wieder aufgreifen. Eine Reihe von Dingen unterstellt und dann hat er den Popanz, den er sich zurechtgemacht hat, an die Wand genagelt und hat draufgeschossen. Watschte Schmidt in einer ebenfalls berühmten Bundestagsrede am 5. November 1959 den Freiherrn ab und schickte hinterher: Es fällt mir schwer, nicht zu beklagen, dass die Deutschen niemals eine Revolution zustande gebracht haben, die dieser Art von Großgrundbesitzern die materielle Grundlage entzogen hätte. Nein, der frühe Helmut Schmidt ließ kaum eine Gelegenheit aus, um zu demonstrieren, wie unter der Führung der Christlich-Demokratischen Union die Institution dieses Parlaments denaturiert wird. Allein Ende 1961 geht Schmidt noch einmal für 4 Jahre zurück nach Hamburg. Und als Innensenator, der die Bekämpfung der Folgen der Sturmflut im Februar 1962 organisiert, erwirbt er sich den Ruf des Machers. Ich habe mich um die Gesetze nicht gekümmert. Ich habe auch nicht erst einen Juristen gefragt, ob ich das darf oder ob ich es nicht darf. Was man mit einem Steinkrug machen kann. Der Begriff Staatsmann ist ein so verwaschener Begriff. Das öffentliche Wohl ist ein unbestimmter Begriff, ein wunderschöner Leitbegriff. Der Ausdruck Resignation ist falsch. Ja, ich weiß nicht, ob der Ausdruck Enttäuschung richtig ist. Wenn er das so nennen will, mach er mit dieser unseligen Namensgebung glücklich werden. Gibt inflationäre Tendenzen, das lässt sich doch nicht von der Hand weisen. Das ist eine ganz andere Ausdrucksweise. Diese Ausdrücke Witwemacher oder fliegende Särge sind Ausdrücke, die Journalisten benutzen. Es gibt keinen Starfighter-Piloten, der solchen Ausdruck benutzt. Es gibt keinen Starfighter-Piloten, der nicht stolz ist auf sein Flugzeug. Das sind ja alles Freiwillige. Es wird ja auch niemand gezwungen, diesen Vogel zu fliegen. In dem Wort ist was dran. Opportunismus ist ein sehr schwierig zu behandelndes Wort. Hätten wir das. Fehlen noch ein paar Worte zu jenen, die ihr Brot mit Worten verdienen. Journalisten sind cum grano salis Wegelagerer. Und mit denen pflegt man ungefähr folgenden Umgang. Das ist eine journalistische Formulierung. Das würde ich mir so nicht zu eigen machen wollen. Also darüber habe ich mir schon früher ein mildes Lächeln nicht verkneifen können. Herr Nowotny. Kann man sich auf unseren Außenminister verlassen, was seine Führungskraft angeht im europäischen Konzert? Ich glaube nicht, dass Sie im Ernst eine Antwort von mir erwarten. Das ist wieder so ein hochgestochener Ausdruck, Herr Gauss, nicht? Diese Frage kommt mir ein wenig naiv vor. Für die Zuschauer jenseits der Zonengrenze muss man selbst eine solche blasphemische Frage noch beantworten, weil man vielleicht damit rechnen muss, dass es drüben einige geben mag, die auf solche Gemeinheiten hereinfallen. Das sehe ich anders, als Sie es gefragt haben. Ja, nun wollen wir aber bitte ganz genau bleiben. Nein. Will das Thema in Angriff nichts, nehmen? Nichts. Nun wollen wir mal hier keine Geschichtsklitterung betreiben. Nein, das bedeutet es ganz gewiss nicht. Und ich bin ganz dankbar, dass Sie mir diese Frage stellen. Das gibt mir Gelegenheit, auf den Unfug zu antworten, den ich gestern in der Welt am Sonntag gelesen habe. Nicht? Das ist alles Gewäsch. Geplärr und Geleier. Dieses Geschwätz mag Herr Strauß verbreiten. Eine öffentlich-rechtliche Anstalt kann diesen Standpunkt nicht vertreten. Diese sogenannten Interviews, die sich einige Journalisten vor den Fluren aufsammeln, sind nichts anderes als Brunnenvergiftung, hat Helmut Schmidt mal seinen Standpunkt in Fragen der Unterrichtung der Öffentlichkeit zurückhaltend klargemacht. Und Jonathan Carr beobachtete, In seinen Fernsehinterviews ist Schmidt immer der bedachte Staatsmann. Er wägt jedes Wort ab, macht oft Pausen und blickt an der Kamera vorbei in die Ferne, als bemühe er sich, eine neue, alles umfassende Übersicht über die Weltlage zu gewinnen. Diese Technik verleiht selbst einer relativ unbedeutenden Sache einen Schein von Wichtigkeit. Sie vermittelt den Eindruck, dass die Dinge unter Kontrolle sind, beziehungsweise dass dies, sollte es nicht so sein, in keiner Weise Helmut Schmidt anzulasten ist. Den Kameraleuten und Fotografen aber ist doch noch was anzulasten. Nö, das sieht doch nicht aus, Kinder. Ihr habt uns gestern schon fotografiert, ihr Brüder. Ihr braucht heute uns nicht nochmal fotografieren. Ihr habt mit Erfolg den ganzen Sauerstoff verbraucht. Wir sind euch dafür gar nicht dankbar. Aber Sie haben tüchtig gearbeitet, das muss man Ihnen zugestehen. Unter erschwerten Bedingungen. Dankeschön. Ja. Warum geht ihr nicht alle in die DDR? Verdient ihr mehr Geld mit Zulagen? Ha, sehen Sie. Ich hatte einen furchtbar hässlichen Steinkrug. Und da habe ich dann mit Erlaubnis der jungen Mädchen hier von ganz oben drücken hier zertrümmert. Der fiel in tausend kleine Stücke. Und das geht wahrscheinlich mit Ihrer Kamera auch zu machen. Trojanische Eselei. Was mir am meisten innerlich Sorge macht, ist, wie bei einem Teil der Jugend, bei einem Teil der studentischen Jugend, bei Einzelnen und bei Gruppen von ihnen zu beobachtende elitäre Arroganz, die genauso gut von rechts außen kommt. Dieses Elitebewusstsein, alles, aber auch alles besser zu wissen als die dummen Arbeiter, die dummen Angestellten, die dummen Politiker, die dummen Professoren. Die jungen Leute müssen mit aller Deutlichkeit gesagt kriegen, dass dieses Haus und jede Regierung, die dieses Haus sich wählen wird, dass wir hier miteinander nicht zulassen werden, dass die Meinung sich verbreitet in Deutschland, man könne sich das, was man für sein Recht hält, selber mit Gewalt verschaffen. Das wird es nicht geben. Ich denke, die Erwachsenen in diesem Land müssen verstehen, dass die jungen Leute nicht nur das Recht haben, nach ihren eigenen absoluten Maßstäben zu messen, sondern dass sie darüber hinaus das Recht haben und die Pflicht haben, Zukunftsvorstellungen selbst zu entwickeln, kritisch an das heranzugehen, was heute ist. Jeder, der Demokrat ist, hat die Pflicht, wenn er Kritik empfindet, sie auch vorzubringen. Wenn er eigene Vorschläge hat, sie auch vorzubringen. Anders kann nämlich die Demokratie nicht leben. Demokratie ist ein Prozess und nicht ein Zustand. In der 5. Legislaturperiode sitzt Helmut Schmidt wieder im Bundestag. Vorher stänkert er noch ein wenig gegen Kanzler Erhard. Und hier möchte ich ein Wort sagen zum Professor Erhard. Dieser von sich selbst sogenannte Volkskanzler, der wendet in seinen Reden keine unwandelbaren sittlichen Grundsätze an. Ein Dutzend Jahre unter Adenauer haben ihn deformiert. Er ist nach dem Kriege als Professor in die Öffentlichkeit getreten, als Bekenner. Und geblieben ist uns ein überheblicher Plagiator. 1966 aber legt sich Schmidt für die Bildung der Großen Koalition ins Zeug und übernimmt dann das Amt des SPD-Fraktionsvorsitzenden. Und es ist nicht so, Reinhard Hoffmann, wie du gemeint hast, dass in dieser Partei jeder die gleiche Meinung vertreten muss. Das hast du nämlich bisher auch nicht gemacht, das willst du auch nicht. So ist das nicht. Sondern die sozialdemokratische Bundestagsfraktion ist eine demokratische Einrichtung, in der Meinungsfreiheit und Gesinnungsfreiheit gilt. Dabei bleibt es auch. 1969 wird Helmut Schmidt an die Spitze des Verteidigungsministeriums wechseln. Ungern. Wir brauchen keine ideologische Überhöhung des soldatischen Dienstes. Für diese unsere Armee ist der Frieden der Ernstfall. Doch einstweilen hat er zwei Brocken zu beackern. Die Notstandsgesetze und die 68er. Auf einem Kongress gegen die Notstandsgesetze knöpft sich Hans-Magnus Enzensberger die politischen Bunkerleichen vor, die selber der Notstand seien. Schmidt, laut Herbert Wehner Spezialist für lästerliche Reden, ist das wurscht. Er weiß derartige Attacken zu parieren. Ja, meine lieben jungen Leute, ihr könnt noch so viel Buh rufen. Mir wäre es wohler, ihr würdet euch in der Sache in jene uns, weiß Gott, seit 6 Jahren bedrängende staatspolitische Problematik des Notstands vertiefen. Ich möchte zum Ja, lass ihn doch, es muss auch ein paar Kommunisten geben und ein paar Halbkommunisten, ein paar Irregeleitete muss es auch geben. Ja, sicher. Schmidt tituliert Willy Brandt wegen seiner laschen Haltung bei der Durchsetzung der Notstandsgesetze übrigens als Scheißdemokraten. Über die revoltierenden Studenten sagt er: Während wir hier reden, hauen die in Kiel dem Rektor in die Fresse und scheißen im Gerichtssaal auf den Tisch. Des Weiteren hat Schmidt für Sie in petto: Vielleicht ist das erste Mal, Herr Präsident, wenn Sie erlauben, dass in diesem Saale Mao zitiert wird. Ich zitiere das für einige unserer jungen Studenten draußen, die über Vietnam meinen, alles Übrige außer Acht und außer Blick lassen zu dürfen. Dass man die Dinge von allen Seiten sehen muss, ist ein Gemeinplatz, aber es ist manchmal notwendig, einigen Wirrköpfen in Deutschland mit diesen Grundwahrheiten und Grunderfahrungen unseres Lebens entgegenzutreten. Geistige Auseinandersetzung ist nicht zu machen mit der trojanischen Eselei mancher gutwillig idealistischer jungen Leute. Damit ist das nicht zu wollen. Man muss schon darauf gefasst sein, Füchsen zu begegnen, Wölfen zu begegnen, Wölfen im Schafspelz zu begegnen, übrigens auch echten Schafen und echten Hammeln zu begegnen, sicherlich auch das. Helmut Schmidt hat von der Bundesrepublik auch als von einer Klassengesellschaft gesprochen. Und er hat konzidiert: Aber so wie wir Verständnis haben müssen für die Polizei in besonderen Situationen, und verstehen, wenn sie sich mal vergreift aus der Situation, so glaube ich, müssen auch die Erwachsenen in Deutschland Verständnis haben gegenüber manchen jungen Leuten, die nach dem Tod von dem ohne Sorge und nach dem Attentat auf den Rudi Dutschke tatsächlich doch zu vielen verzweifelt. Aber am 30. April 1968, während einer Bundestagsdebatte nach den Osterunruhen, zog er andere, bekanntere Seiten auf. Teil 1 eines kleinen Geschichtskurses. Man muss das richtig beurteilen. Ich verstehe, dass die Jungen das nicht können, aber eine Arbeitsanstrengung von 2, 3 Generationen Altersschichtung unseres Volks, die das gemeinsam zustande gebracht haben, nachdem die Älteren unter ihnen 40 Jahre eine Kette von Katastrophen, von Unglück, von Irrtum, von Schuld miterlebt und mitertragen haben. Das fing an im August 1914 über die Steckrübenwinter von 1917 und den Zusammenbruch und die Inflation und die inneren Unruhen und die Schießereien überall im Reich und die Ruhrbesetzung und die Abstimmung in den Grenzgebieten. Und dann gab es mal 5 normale Jahre in der ersten Demokratie, nach der Roggenmarkt-Stabilisierung etwa bis 1928 oder 29. 5 halbwegs normale Jahre. Und dann ging die große Scheiße wieder los mit der Arbeitslosigkeit. Ja bitte, das war doch entsetzlich. Und dann kam Dauerarbeitslosigkeit, 7 Millionen, nicht? Ja, das kann sich heute mancher nicht mehr vorstellen, was das für eine schlimme Sache ist, wenn jemand arbeiten will. Wenn jemand arbeiten will und hat eine Familie zu Hause und Kinder und will sie ernähren, aber es gibt keine Möglichkeit für ihn, nicht? Die Spießbürger draußen im Lande, die halten das für selbstverständlich, dass wir in diesem Frühjahr die Vollbeschäftigung wieder erreicht haben. So selbstverständlich ist das gar nicht. Ein Lehrer urteilte über den Schüler Schmidt: Starke Schwarzhaftigkeit, Unbeherrschtheit, Zügellosigkeit im Ausdruck und Robustheit in den Umgangsformen. Je nun, Geschichtskurs Teil 2. Und das hat dann mit beigetragen mit vielen anderen, dass dann die nächste Katastrophe kam mit diesem Dritten Reich, mit der Ungerechtigkeit, mit der bloßen Gewalt, mit der Menschenleben ausgelöscht wurden, mit dem Zweiten Weltkrieg, mit der physischen und psychischen Auszehrung durch das Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg und den Zusammenbruch und anschließend den Hunger und die Trümmerwüste. Das ist alles dieselbe Generation, die das ertragen hat und dann trotzdem hinterher aufgebaut hat. Ist vielleicht schwer für einen jungen Menschen, sich das alles vorzustellen, für den ist das Geschichte. Aber vielleicht sollte doch der Junge auch begreifen, dass eine Generation, die ein solches Leben hinter sich hat und dann am Schlusse die letzten 10, 20 Jahre des Lebens doch noch einmal wieder so ungeheuer sich angestrengt hat, das, was wir heute haben, auf die Beine zu bringen, da sollte man ein bisschen Verständnis dafür haben, dass dann irgendwann einmal bei dieser physischen Ausschöpfung auch eine gewisse geistige Erschlaffung hier und da eintritt. Und jedenfalls darf niemand deswegen moralisch angeklagt werden, wenn er nach einem solchen Leben dann irgendwann auch einmal aufatmen, sich zurücksetzen möchte gegen die Sofalehne und die Schuhe ausziehen und ins Fernsehen gucken möchte und sich freuen, dass es ihm endlich wieder normal geht. Wir Inders wagen hier einen kurzen Vorausblick auf die 70er Jahre. Mit Kostproben von einem Auftritt Helmut Schmidts am 1. Mai 1977 auf dem Kölner Neumarkt. Und wenn ich die kleinen netten Kommunisten hier brüllen und pfeifen höre, dann möchte ich mal feststellen, dass wir für unsere Kolleginnen und Kollegen tausendmal mehr Freiheit erreicht haben als irgendein kommunistischer Staat auf der Welt. Ihr müsst da nicht alle hingucken, das sind nur höhere Schüler und Studenten. Die haben mit der Arbeit in Wirklichkeit nichts im Sinne. Wir können uns nicht leisten, dass tausende junger Menschen auf der Straße liegen und dass sie von solchen radikalen Rattenfängern irre gemacht werden. Ja, ihr Schüler versteht sowieso nicht, wovon die Rede ist. Ihr könnt ja nur so viel Klamauk machen überall, wo unser eins hinkommt, weil ihr so viel freie Zeit habt. Und weil wir anderen mit unseren Steuern euch finanzieren. Und im Übrigen nicht vergessen, nicht so lange rumstudieren. Schmücker macht was. Herr Hase, Dito. Meine Damen und Herren, Sie erwarten von mir an diesem letzten Abend des Jahres keine erbaulichen Sprüche. Nein, nein, gewiss nicht. Und auch an allen anderen Tagen und Abenden aller anderen Jahre estimieren wir insbesondere jenen Helmut Schmidt, der eine Reihe von Argumenten aufmarschieren lässt, zum Beispiel diese. Dieses ist Unsinn. Ja, das ist idiotisch. Viele, die den Mund aufmachen, sind nicht unbedingt immer auf dem richtigen Dampfer. Mein Gott, bei uns werden Wahlkämpfer auch dumme Sachen gesagt. Da hast du recht, Genosse. Nur davon war eben nicht die Rede. Aber wenn du mir das zurufst, will ich hier ganz offen meine Meinung sagen. Und ich werde nicht zögern, diese meine Meinung in das parlamentarische Konzert einzubringen. Die amerikanische Inflation war lieber, Herr Drecker. Ich will Ihnen ja die Kompetenz fürs Überlandkraftwerk nicht bestreiten, aber... Sie können doch nicht im Ernst verlangen, dass einer aus München oder aus Düsseldorf anreist, um Herrn Dräger zu hören. So viel zu Herrn Dräger. Wie schaut es aber mit Herrn Kohl aus? Sie fälschen. Bei der ZDF-Sendung, waren es 9.000. Das ist doch völlig gleich. Sie sind ein unchristlicher Zitatfälscher, Herr Kohl. 20.000 Herr Kohl, ich glaube, Sie reden über etwas, was Sie nicht genau verstanden haben. Also, ich muss Ihnen jetzt wirklich sagen... Diese ungewöhnliche sozialistisch-pseudo-elitäre Arroganz, die können Sie in Hamburger Ortsvereinen praktizieren, aber nicht vor einem deutschen Fernsehpublikum von vielen Millionen. Benehmen Sie sich wirklich bitte, wie es dem deutschen Bundeskanzler zukommt. Heute haben Sie was Besseres gesagt. Es hat mir gefallen. Da ich ein Hamburger bin, habe ich sogar eine Legitimation für diese Attitüde. Erklärt Schmidt. Und Dräger hin, Kohl her und... Egal, was die betreffenden Personen sonst im Schädel hatten... Politik ist ja doch vor allem was? Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport. Und zwar ein Mannschaftskampfsport. Sag das mal den Technikern, die sollen mehr Saft geben. So dass es ruhig weitergehen kann. Also ich bin ja für Zwischenrufe sehr dankbar, weil sich normalerweise dann mein rednerisches Talent erst voll entfaltet, meine Damen und Herren. ich bin auch durchaus für scharfe und für kritische Zwischenrufe. Es gibt eine Bedingung für einen Zwischenruf. Er muss intelligent sein. Ich höre den Herrn Hase schon wieder Zwischenrufe machen. Sie sind offenbar Fachmann für alles. Schmidt war Experte für alles, gerierte sich zumindest gerne so, merkt Franz Walter an. Aber kümmern wir uns noch etwas genauer um die Koryphäe der Zwischenrufe und den laut Spiegel Chefkrakeler der Union, Lothar Hase, Nordhessen. Ja. Ich muss die Namen der Kollegen erst noch lernen. Aber Ihr Name wird mir im Gedächtnis bleiben, Herr Hase. Ja. Trotz, Herr Hase, Ihres persönlich großen Wahlerfolges, Herr Hase. Diese Zwischenrufe sind nicht alle qualifiziert, Herr Kollege. Es ist mir leider durch die Präsidentin verwehrt, Herr Hase, auf Ihre Zwischenrufe einzugehen. Das ist... Hermann Schmidt speaking. Ich habe die Kraft, zurückzuschlagen. Daran lässt er keinen Zweifel. Und daran ebenfalls nicht. Es passiert mir niemals im Parlament, dass ich etwas anderes sage, als was ich sagen will. Ja, ihr seid ja nervöse Hühner, seid ihr ja, nicht? Ihr freut euch den ganzen Morgen, wenn eure Matadoren hier pampig werden und ihr könnt die Antwort nicht aushalten, nicht? Herr Majonika, ich halte das erstens für einen guten Stil, was ich hier mache. Und zweitens halte ich es allerdings für notwendig. In aller Freundschaft klarzustellen? Gut, wir dürfen ja auch verschiedener Meinung bleiben, nicht? Und wenn Sie so reden würden, wie ich heute Abend geredet habe, würden es noch schneller noch mehr Leute begreifen. Dass es nicht Aufgabe ist, zu überreden, sondern zu erkennen, dekretiert Aristoteles. Herr Kollege Schmidt-Hamburg hat ein ähnlich seriöses rhetorisches Credo. Nur laut Mimon beten sabbeln, nicht? Nein, Unfug. Dieses hier. Nichts ist dieser Generation, da fühle ich mich sehr typisch, verhasster als die Phrase. Es gibt auch im guten Sinne Provokateure. Sie haben nicht das mindeste Recht, die Angehörigen der Bundeswehr mit ihrer eigenen höchst unwichtigen Person zu identifizieren. Meine Damen und Herren, so viel über den unanständigen Teil der Rede von Herrn von Hartmann. Und zu Herrn Schmücker wollen wir abschließend bekunden... Herr Schmücker hat sich ja auch mit seiner Reise sehr geschmückt, die er gemacht hat nach Bukarest. Kurzum. Ich glaube, dass es auch bei meinen früheren Kollegen im Deutschen Bundestag, ganz gleich in welcher Fraktion, niemanden gibt, der sagen würde, ich hätte irgendwo mich missgünstig aufgeführt. Macht aus den Gewehrläufen. In den End-70er Jahren stand Schmidt, schreibt der Politologe Franz Walter, auf dem Höhepunkt seiner Macht und Popularität. Er sei von Schmidt-Schnauze zu Schmidt-Kosmos emporgestiegen, spottete Horst Ehmke, im ersten Kabinett Brandt Leiter des Bundeskanzleramtes. Mit Willy Brandt kam Helmut Schmidt spätestens seit Mitte der 60er Jahre kaum noch aus. 1972 wurde er Finanz- und Wirtschaftsminister. Brandt betonte stets, ich halte nichts von einer teutonischen Pseudo-Autorität. Und Herbert Wehner und Schmidt nervten ihn während der Kabinettssitzungen. Schmidt, jetzt bisweilen Hindenburg gerufen, soll die Füße auf den Tisch gelegt und über Willi Wolke öffentlich gelästert haben. Der erschöpfte und kranke Regierungschef könne Millionen und Milliarden nicht unterscheiden. Brandt zog sich immer öfter, unter Depressionen leidend, zurück. Als ihn Horst Ehmke einmal mit einer Flasche Rotwein und der Aufforderung »Aufstehen, wir müssen regieren« aus dem Bett holte, lautete Brandts erster Satz »Wehner und Schmidt sind Armleuchter«. Derweil sich Helmut Schmidt auch mit den Jusos auseinandersetzte und ihnen das Zeugnis ausstellte, ihr beschäftigt euch mit der Krise des eigenen Gehirns statt mit den ökonomischen Bedingungen, mit denen wir es zu tun haben, ging Brandt schließlich im Strudel der Affäre rund um den enttarnten DDR-Spion Guillaume unter. Ich habe mich richtig schön mit Willy Brandt gezankt und habe ihm Vorwürfe gemacht, wegen diesem Scheißkerl muss ein deutscher Bundeskanzler nicht zurücktreten. Helmut, du musst das jetzt machen. Soll Herbert Wehner den zaudernden Armleuchter Schmidt angeraunzt haben, dem er zuvor, so wird kolportiert, unterstellt hatte, der steht doch Schlange. Wir bleiben dabei, dass die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR Beziehungen von besonderer Art sind. Wir haben im Geiste der Entspannungspolitik und im Interesse aller Deutschen mit der DDR Verträge geschlossen. Diese Verträge bestehen nicht nur aus Buchstaben. Beide Vertragspartner müssen sich auch an den Geist der abgeschlossenen Verträge halten. Mit diesem Geist ist der schwerwiegende Spionagefall nicht vereinbar, der die Menschen in Ost... Ein Fall, der die Menschen in Ost und West in diesen Tagen tief beunruhigt. Am 17. Mai 1974 gibt der Kanzler des Notfalls, wie man Helmut Schmidt in der Literatur meist nennt, seine erste Regierungserklärung ab. Er würdigt die Ostpolitik Willy Brandts. Und Herbert Wehner legt offen: Schmidt ist einer der Erzeuger, ist einer der Zustandebringer und einer der Durchsetzer dieser Verträge. Und das halte ich bei ihm für außer jedem Zweifel stehend. Dass er außerdem ein Mann ist, der es liebt, forsch aufzutreten, das muss das, was ich eben gesagt habe, ja nicht einschränken oder auslöschen. 1975 ruft Schmidt zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing den Weltwirtschaftsgipfel ins Leben. Im Sommer des Jahres unterzeichnet man in Helsinki die Schlussakte der KSZE-Konferenz. Helmut Schmidt wird als Weltstaatsmann wahrgenommen, muss sich aber im Folgejahr im Bundestagswahlkampf mit anderen Kalibern herumschlagen. Der Herr Kohl ist natürlich ein Biedermann, nicht? Möchte er gerne sein, will ich ihm auch lassen. Brav und bieder und auch sonst nicht viel, nicht? Von der CDU haben hier an der gleichen Stelle drei Christdemokraten geredet. Drei Leute, die sich Christen nennen. Nämlich die beiden Brandstifter Karl Carstens und Alfred Drecker und der andere, der sich als Biedermann hinstellen möchte, der Herr Kohl aus Mainz. Diese drei Herren haben so getan, als ob Luise Schröder oder Ernst Reuter, als ob Willy Brandt oder Herbert Wehner, als ob Georg August Zinn, als ob Kurt Schumacher Landesverräter, Agenten und Komplizen des Kommunismus gewesen seien. Ich frage mich, wie tief kann eigentlich eine Heuchelei noch gehen, die im Namen Jesu Christi ausgesprochen wird? Das, wie die Zeit schreibt, Kabinett in der Zucht des Herrn, kann trotz erheblicher Stimmenverluste weiterarbeiten. Dinge, die ich nicht ausstehen konnte, zum Beispiel Sabbelei. Einerseits habe ich nie Entscheidungen, nein, das ist falsch, ganz selten Entscheidungen getroffen, ohne jemand anderes um seinen Rat zu fragen. Ganz selten. Aber wenn ich glaubte, ausreichend zugehört zu haben, was andere denken, dann habe ich mich entschieden. Dann bin ich allerdings auch ziemlich kurz angebunden dabei geblieben, meine Entscheidung durchzusetzen. 1977 eskalieren die Terroraktionen der Roten Armee-Fraktion RAF. Das politische Klima kippt regelrecht um. Erich Kuby erinnert sich, Ponto war gerade ermordet worden, Schleyer noch in Freiheit. Da sprach der hessische CDU-Vorsitzende Alfred Dregger davon, dass der geistige Sumpf trockengelegt werden müsse. Der Begriff hat die Medien und Bonn erobert. Er ist ein Zwillingsbruder des anderen Begriffes Sympathisantenszene. Den bewaffneten Widerstand organisieren, die Klassenkämpfe entfalten, die Rote Armee aufbauen. Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Guten Abend, meine Damen und Herren. 5 Wochen nach der Ermordung des Bankiers Ponto ist am Abend auf den Vorsitzenden der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Hans-Martin Schleyer, in Köln ein Attentat verübt worden. Wer den Rechtsstaat zuverlässig schützen will, der muss innerlich auch bereit sein, bis an die Grenzen dessen zu gehen, was vom Rechtsstaat erlaubt und geboten ist. Es mag hier und da, wie gestern eine unserer Zeitungen schrieb, die Neigung geben, die als ungeheuerlich empfundenen terroristischen Taten nicht nur einem extremistischen Wahnsinn zur Last zu legen, sondern, wie es dort hieß, einem deutschen Wahnsinn überhaupt, der periodisch ausbräche. In solche Feuer werden wir kein Öl schütten. All unser Sinnen und Planen ist darauf gerichtet, eine Lösung, ein Ergebnis zu erreichen, das mit unseren sittlichen und rechtlichen Grundüberzeugungen, die mit unserem Glauben an die Grundwerte einer freiheitlichen Gesellschaft übereinstimmen, das Ergebnis damit übereinstimmt. Uns erreichen vielerlei Ratschläge, die über solche Maßnahmen weit hinausgehen wollen. Bis hin zu dem Vorschlag von Repressionen und Repressalien, die sich gegen das Leben einsetzender Terroristen richten. Ich will dem Bundestag dazu meine Überzeugung nicht verhehlen. Androhen kann man nur, was man auch tatsächlich ausführen will und was man tatsächlich ausführen darf. Drohungen mit Schritten, die unsere Verfassung brechen würden, sind deshalb untauglich. Guten Abend, meine Damen und Herren. 6 Wochen nach seiner Entführung durch Terroristen in Köln ist Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer heute Abend ermordet aufgefunden worden. Wer weiß, dass er so oder so, trotz allen Bemühens, mit Versäumnis und Schuld belastet sein wird, wie immer er auch handelt, der wird von sich selbst nicht sagen wollen, er habe alles getan und alles sei richtig. Er wird auch nicht versuchen, Schuld und Versäumnis den anderen zuzuschieben, denn er weiß, die anderen stehen vor der gleichen unausweichlichen Verstrickung. Wir haben, als der Wischniewski nachts ein paar Minuten nach 12 anrief, um zu sagen, dass die Operation geglückt sei, habe ich als erstes zurückgefragt, wie viele Tote habt ihr? Und seine Antwort war, keine. Da sind mir die Tränen gekommen. Variationen zu einem Gedicht. Alles, was sich ereignet, geschieht gerecht, heißt es in den Selbstbetrachtungen des römischen Kaisers Marc Aurel, die Helmut Schmidt seit seiner Zeit als Soldat hochschätzt. Und Aurel fragt, worüber solltest du auch unwillig sein? Über die Schlechtigkeit der Menschen? In einem langen Leben hat man vielerlei erlebt, vielerlei Scheiße auch erlebt. Immerzu höre ich von ihr reden, als wäre sie an allem schuld, die große Scheiße. Seht nur, wie sanft und bescheiden diese ganze Scheiße unter uns Platz nimmt. Warum besudeln wir denn ihren guten Namen? Was ist das alles für eine Scheiße? Warum leihen wir ihn dem Präsidenten der USA? Es hat selten ein amerikanischer Präsident ein so beschissenes Erbe antreten müssen wie Obama. Hoffen wir nur, dass diese Scheiße sich nicht wiederholt. Wenn ich mich einmal so volkstümlich ausdrücken darf, man hat im Kriege vielerlei große Scheiße erlebt. Da ging uns, wie man unter alten Soldaten zu sagen pflegte, der Arsch mit Grundeis. Ich wollte auf den Lokus und da fragte, wo willst du denn hin? Und ich habe gesagt, zum Scheißen. Eigentümlich gewaltlos ist sie von allen Werken des Menschen vermutlich das Friedlichste, die Scheiße. Zart besungen von Hans Magnus Enzensberger im gleichnamigen Gedicht. Sodass wir versöhnlich einräumen möchten? Es ist also von daher alles prima. Rosenrauschen in der Nervenheilanstalt. Brand und Brezhnev, Arm in Arm, Wehner führte die Regie, Helmut Schmidt machte freudig mit. Aber der Friede wurde nicht sicher und die Entspannung nicht zuverlässiger, sondern die Kommunisten im Osten immer frecher und der Mord an der innerdeutschen Grenzlinie zu einer technisch perfekten Dauererscheinung. Ich wehre mich dagegen, Herr Strauß, dass die Sozialdemokraten Kommunisten seien, dass die Kommunisten den Untergang Deutschlands herbeiführen, dass Wehner schon immer einer war und ergo Wehner und die Sozialdemokraten und Brandt und die sozialliberale Koalition insgesamt unser Land in den Untergang führt. Ich wehre mich gegen diese Infamie. Sollen wir für Sie einen Gesangverein spielen, der fromme Hymnen singt und Weihrauch streut auf Ihrem Wege? Was wollen denn unsere Sozialisten? Wohin wollen sie denn raus? Hier wollen wir mal Farbe von Ihnen. Nicht wir haben uns zu rechtfertigen. Sie haben es mal klarzustellen, was Sie eigentlich vorhaben. Der Strauß bleibt Strauß. Alles das, was er früher gesagt hat, das bleibt. Das kann man nicht verstecken. Sie begrüßen sich gegenseitig mit »Du alter Gauner« und »Du alter Lump«. Der Franz-Josef-Strauß-Biograf Werner Biermann konstatiert, die beiden werden sich trotz aller politischen Meinungsverschiedenheiten persönlich immer gut verstehen. 1980 prallen sie im Bundestagswahlkampf im wohl wüstesten in der Geschichte der Bundesrepublik aufeinander. Der Spiegel beschreibt die beiden Kandidaten Schmidt und Strauß als Antipoden, der Hanseat gegen den Bayer, der Protestant gegen den Katholiken. Vernunft und Besonnenheit gegen Emotion, Ressentiment und Affekt. Der persönlich unbestechliche Macher gegen den affärengebeutelten Mann mit seinem ewigen Ruch der Korruption. Mitte der 80er Jahre werden sie sich dann politisch in einer Hinsicht einig sein. Werner Biermann: Strauß ist verzweifelt, dass jetzt in Bonn, wie auch sein früherer Wehrmachtskollege Helmut Schmidt festgestellt hat, die Arschlöcher das Sagen haben, beziehungsweise die Oberarschlöcher, wie Strauß präzisiert. 30 Jahre zuvor. Bonn, Bundestag. Sind Sie bereit zuzugeben, Herr Bundesverteidigungsminister, dass Sie in puncto Rabulistik, den ich genauso freundschaftlich meine wie Sie soeben, mir zumindest insofern nicht nachstehen, als Sie die Sache mit der Rauschenhose Ihrerseits aus dem Artikel rausgefischt haben? Ich habe Sie nicht erwähnt. Den schlechten Kampfanzug in Erinnerung gehabt. Und der steht hier unter der Überschrift, die Hose rauscht. 1980. Jonathan Carr blickt zurück. Die direkte Konfrontation zwischen den beiden Ex-Verteidigungs- und Ex-Finanzministern versprach ein Feuerwerk, wie Bonn es seit den Tagen Adenauers und Schumachers nicht mehr gesehen hatte. Sie sind ein großer Dialektiker, ein großer Kasuistiker, aber Ihre ganze Rabulistik, auch wenn sie mit Gönnermine vorgetragen ist. Das ist doch wohl wahr. Da brauchen Sie sich von niemandem reinreden zu lassen. Auch von keinem, der das von der Kanzel aus verkündet. Ich bin viel weniger ein Führertyp als Sie. Sie sind der, der mit der forschenden Politkommandeurstimmung im Lande auf- und abreißt und markige Worte spricht. Wie bitte? Das sagt ausgerechnet derjenige, der wenige Tage zuvor, weil ihm nicht passte, dass in München auf dem Marienplatz Plakate aufgestellt waren, die ihn angriffen, der dort einen Polizeibeamten zur Sau gemacht hat, der dann innerhalb weniger Minuten abgelöst wurde als Polizeieinsatzleiter. Wo ist denn die Selbstkontrolle des Herrn Helmut Schmidt, wenn er sagt, der Alte soll seine Schnauze halten? Adenauer war gemein, wenn er nicht so alt wäre, hätte ich ihn schon längst geohrfeigt. Wo ist die Selbstkontrolle des Herrn Helmut Schmidt, wenn er sagt, wenn Sie glauben, der Alte hat noch alle Tassen im Schrank, dann irren Sie, er hat sie nicht im Schrank. Meine Damen und Herren, zu dem Zeitpunkt hatte Adenauer mehr Tassen im Schrank, als Helmut Schmidt jemals hineinstellen könnte. Herr Strauß ist ein Mann, der redet große Töne. Wenn dann wirklich entschieden werden soll, dann ist er ein Zauderer. Sie haben sicherlich schon, ich hoffe bewundern, Ihren Regierungschef angehört, wenn er mit einem kleinen, etwas verächtlichen Seitenblick auf die Amerikaner Schulter an Schulter mit seinem französischen Freund, dem Staatspräsidenten, das Jahrhundert in die Schranken fordert und eben davon spricht, dass man Crisis-Management an den Tag legen müsse. Weil er ja kurz nach der Geburt vollkommen war und deshalb nie mehr in seinem Leben von jemandem erreicht werden kann. Herr Strauß, ich will Ihnen die Reife nicht abstreiten. Sie haben ja die 60 hinter sich, nicht? Irgendwann kommt dann die Überreife, nicht? Und nun sollten Sie auch Ihre eigene Wortwahl in politischen Reden und Interviews wieder etwas mäßigen. Bürger, gebt diesem Gesindel am 5. Oktober die Antwort, die es verdient hat. Helmut Schmidt, den laut Strauß Oberkanzler, Weltkanzler und Abkanzler, den weisen Hirten aller Schafe und leitenden Angestellten der marxistischen Führungsgruppe der SPD, und Franz Josef Strauß, sie eint als Angehörige einer Soldatengeneration nicht wenig, wie Werner Biermann festhält. Sie haben die Kommandostellen in der deutschen Politik übernommen, unsentimental, pragmatisch, autoritär, mit klirrend zur Schau getragener Selbstsicherheit. Wir müssen unsere Bürger aufrütteln. Wir müssen sie aufwecken. Manche schlafen noch, manche hören lieber, Hörtenfänger hören lieber, bequeme Straßendrescher. Meine Damen und Herren, die Stunde des Ernstes, die Stunde der Wahrheit und die Stunde der Ehrlichkeit ist angebrochen. Ein Punkt ist da, würde ich Ihnen gerne noch sagen, ehe Sie da telefonieren, Herr Strauß. Es ist nicht damit getan, Herr Abgeordneter Strauß, dass man auf Kirchentagen oder bei der Amtseinführung eines neuen Papstes gemeinsam betet. Damit ist es nicht getan. Ich bin sehr dafür, dass wir die Spiegel-Affäre ins Bewusstsein des deutschen Volkes zurückrufen. Wie war das denn damals? Wer hat denn damals den Bundestag belogen und wurde von Adenauer als Minister deswegen in die Wüste geschickt? Wer war das gewesen, der hinter dem Rücken des Justizministers die Organe der faschistischen Franco-Diktatur in Spanien dazu gebracht hat, deutsche Journalisten im Ausland zu verhaften? Das war Herr Strauß und kein anderer. Das können wir gerne alles in die Erinnerung zurückrufen. Es genügt nicht, Nationalbewusstsein durch Klassenbewusstsein zu ersetzen. Oh, heute habe ich schon was Falsches gesagt. Die Arbeiter gibt es ja in der SPD-Führung gar nicht mehr. Da gibt es höchstens noch Arbeiterbilder an der Wand. Herr Strauß, Sie müssen bitte zur Kenntnis nehmen, ich habe niemals solche Ausdrücke verwandt, wie Sie sie hier zitiert haben. Ich habe auch nicht die Absicht, von Ihrer Partei als von der Zurückschießpartei zu reden oder von der Kriegspartei. Sondern ich habe überall gesagt, ich bin überzeugt, dass weder Herr Kohl noch Herr Strauß einen Krieg in Kauf nehmen würden. Aber, ja, hören Sie nur, es kam ein Aber hinterher. Aber Herr Kohl ist zu schwach, habe ich gesagt, in seiner Partei Leuten das Maul zu stopfen, wie etwa dem Landesminister Hasselmann aus Hannover, CDU, der auf die Frage, Sie können es im Schwarzwälder Boten nachlesen, ob er für das Zurückschießen sei, klar mit Ja geantwortet hat. Nachdem dies aber alles klar gesagt ist... Als Sie in München, als Sie in Nürnberg davon sprachen, Bayern hätte vom Bund 140 Milliarden Mark in 10 Jahren bekommen... Ich habe das an Ort und Stelle korrigiert. Dann korrigiert werden mussten, die Länder hätten... Ich habe selbst meinen Versprecher im selben Satz korrigiert. Und als Sie dann darauf sagten, die Länder hätten 140 Milliarden Mark bekommen... Bleiben Sie mal fair, Sie verdrehen ein Wort im Munde. Das stimmt doch... Bleiben Sie mal anständig. Ich bin... So unanständig, wie Sie in der Auseinandersetzung der letzten Monate geworden sind, das hätte ich meinem Leben mir nicht vorstellen können. Wer hat denn das gesagt, dass der andere in die Nervenheilanstalt gehört, Herr Strauß? Postlude. Die Zukunft wird das sein, was wir aus ihr machen. Dieses Parlament bleibt der wichtigste Ort der Auseinandersetzung. Ich habe noch 2, 3 Zigaretten, dann müssen wir Schluss machen. Ja, die Deutschen, sie haben insgesamt zu viel. Das liegt in unserer seelischen Beschaffenheit. Wir haben auch ein bisschen viel Mist hinter uns gebracht im Laufe der letzten 3 Generationen. Aber es wäre wünschenswert, wir würden uns ein bisschen selber am Riemen reißen. Ja. Ich habe mich auch schon bisweilen in die Nesseln gesetzt. Ich bin älter, als Adenauer je geworden ist. Sie können nicht zu viel von mir verlangen. Du hör mal zu, mein Junge, ich bin 62 Jahre alt, das ist kein Vorurteil. Das ist ein Urteil, das ich teile mit Kurt Schumacher und vielen anderen, die unter dem Kommunismus gelitten haben. Erich Kubi, es müsste endlich einmal die SPD über 100 Jahre daraufhin analysiert werden, inwieweit sie eine linke Partei gewesen ist. Das Problem ist auch personalistisch abzuhandeln, an einer Figur wie Helmut Schmidt. Ich fand es ein bisschen sehr enttäuschend, dass die Leute mich für einen Technokraten gehalten haben. Das war ich nicht. Mich hat die Macht nicht interessiert. Mich hat auch die Karriere nicht interessiert. Ich bin nach wie vor kein Freund des Wortes Vision. Die Probleme sind hart und dick und schwerwiegend. Und die bedürfen nicht einer Vision in ferner Zukunft, sondern sie bedürfen heute der Hebel des Handwerkszeuges, der Zangen, der Hämmer, notfalls der Schweißgeräte. Wir sind nicht Objekt der Geschichte, wir sind handlungsfähig und wir sind handlungswillig. Martin Rups, Politologe. Natürlich, auch ein Helmut Schmidt hat nicht autonom gehandelt, musste Rücksichten nehmen und verbog dabei seine Grundsätze. Und doch gewinnt man in der Rückschau den Eindruck, dass sich Helmut Schmidt viel persönliche Freiheit in den Ämtern bewahrt hat. So möchte ich uns aufrufen zur Besinnung auf das Ethos eines politischen Pragmatismus in moralischer Absicht, unter moralischer Zielsetzung. Das heißt, das, was wir erreichen wollen, das, was wir tun wollen, das muss moralisch begründet sein. Aber was immer wir auch tun, vergessen dürfen wir nicht, dass wer ein fernes Ziel erreichen will, der muss sehr viele kleine Schritte tun. Es sollte keiner glauben, dass solch Ethos die politischen Ziele ihres Glanzes beraube oder den politischen Alltag seines Feuers beraube. Die Erreichung des moralischen Ziels verlangt pragmatisches, vernunftgemäßes politisches Handeln, Schritt für Schritt. Und zugleich doch erlaubt uns die Vernunft, auf diesem Weg ein unvergleichliches Pathos. Denn keine Begeisterung sollte größer sein als die nüchterne Leidenschaft zur praktischen Vernunft. Ohne eigene moralische Grundlage kann keiner seine Pflichten erkennen. Ohne die Moral der Brüderlichkeit, der Solidarität, der Kameradschaft oder der Nächstenliebe bleiben wir verdammt zum Egoismus. Das Wort von der Gerechtigkeit Gottes kann ich heute nicht mehr akzeptieren. Für mich ist nichts unwichtiger als Theologie. Unsere Bischöfe und unsere Pastoren haben uns erzogen, abfällig über den Islam zu denken. Sie haben uns überhaupt dazu erzogen, abfällig zu denken über andere Religionen. Es gibt aber kein politisches Prinzip, mit welchem der Rückfall von der Menschlichkeit in die Barbarei sittlich gerechtfertigt werden könnte. Ich denke, wer politisch handeln soll, der muss auch lesen. Und nicht darf das Handeln, nicht darf die politische Tat sich in einer anderen Welt vollziehen, in einer wortlosen Welt sich vollziehen. Hans-Joachim Noack, Journalist. Schmidts außerordentliche Beliebtheit nährt sich nicht zuletzt aus dem Umstand, dass dem Land, wie er selber bedauernd anmerkt, die gebrochenen Lebensläufe abhanden gekommen sind. Ich habe nicht die Absicht, mich mit nachträglichen Kritikern auseinanderzusetzen. Und habe manchmal mit geringen Kenntnissen doch eine ganz schöne Schau abgezogen. Was wollt ihr eigentlich noch? Die Konflikte von damals sind längst begraben und beinahe vergessen. Falls eines Tages die Historiker zur Meinung kommen sollten, er hat seine Sache anständig gemacht, bin ich ganz zufrieden. Ich möchte lieber, dass wir beide gemeinsam davon gehen. Das hast du nicht zu bestimmen und ich auch nicht. Ja, vielleicht breche ich hier ab. Ich habe gesehen, ich habe viel zu lange gesprochen. Ich bitte um Nachsicht. Herzlichen Dank. Letztes Wort. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Es wird Zeit für jene Sprache, die unsere Seele ohne Umwege erreicht, die keinen Irrtum kennt und keine Lüge. Es wird Zeit für Bachs Musik.